Und noch einer wusste es jetzt. Bastian Balthasar Buchs. Er verstand nun, dass nicht nur Phantasien krank war, sondern auch die Menschenwelt. Das eine hing mit dem anderen zusammen. Eigentlich hatte er es schon immer gefühlt, ohne sich erklären zu können, warum es so war. Er hatte sich nie damit zufrieden geben wollen, dass das Leben so grau und gleichgültig sein sollte, so ohne Geheimnisse und Wunder, wie all die Leute behaupteten, die immer sagten, so ist das Leben. Aber nun wusste er auch, dass man nach Phantasien gehen musste, um beide Welten wieder gesund zu machen. Und dass kein Mensch mehr den Weg dorthin kannte. Das lag eben gerade an den Lügen und falschen Vorstellungen, die durch die Zerstörung Phantasiens in die Welt kamen und einen blind machten. Der Werwolf hatte Atreo genau beobachtet. »Nun weißt du also, wie du in die Menschenwelt kommen kannst. Willst du es immer noch, Söhnchen?« »Ich will nicht zu einer Lüge werden.« »Das wirst du aber, ob du's willst oder nicht.« »Und du, warum bist du eigentlich hier?« »Ich hatte einen Auftrag.« »Du auch?« Atreo sah den Werwolf aufmerksam und beinahe teilnahmsvoll an. »Und hast du ihn erfüllt?« »Nein, sonst läge ich gewiss nicht an dieser Kette. Dabei gingen die Dinge gar nicht schlecht am Anfang, bis ich in diese Stadt kam. Die finstere Fürstin, die hier regierte, ließ mich mit allen Ehren empfangen. Sie streichelte mich und kraulte mich, und ich ließ es mir gefallen, denn es war überaus angenehm. Doch ich geriet ins Schwätzen und erzählte ihr schließlich von meinem Auftrag. Sie muß mich eingeschläfert haben, denn gewöhnlich hatte ich einen leichten Schlaf, und als ich aufwachte, lag ich an dieser Kette. Und die finstere Fürstin stand vor mir und sagte, du hast vergessen, Gmorg, dass auch ich zu den Geschöpfen Phantasiens gehöre. Und wenn du gegen Phantasien kämpfst, so kämpfst du auch gegen mich. Du bist also mein Feind, und ich habe dich überlistet. Diese Kette ist nur durch mich wieder zu lösen. Aber ich gehe nun mit meinen Dienern und Dienerinnen ins Nichts und werde nie mehr wiederkommen.« Und sie drehte sich um und ging fort. »Ja, ich bin in die Falle gegangen, Söhnchen. Ich habe dieser Frau zu lange zugehört. Aber du, Söhnchen, bist nun in die gleiche Falle gegangen. Du hast mir zu lange zugehört. In diesem Augenblick nämlich hat sich das Nichts wie ein Ring um die Stadt gelegt. Du bist gefangen und kannst nicht mehr entwischen.